Rocket Monoton. Bester Popstar von Welt. Ey, Alter, das ist jetzt kein Verarsche, das ist Wahrheit. Willst du mir wirklich glauben, so Frauen? Göttlich. Unsterblich. Beinahe. Denn. Sterben, Mutter, Sohn, Sohn. Sterben, Mutter, Sohn, Sohn. Sterben, Mutter, Sohn, Sohn. Sterben, Mutter, Sohn, Sohn. Unverstand gearbeitet. Die meisten Fürsten, Arbeitsplätze sind Leichenbeschauer, Totenkleber, Wrackschreiner. Dieses liegt an der überhäufigen Anzahl von Alkoholikern und Lungenkrebstoten einer sterbenden Bevölkerung. Das Motto der Sache ist folgendes. Sterben muss er so oder so. Sterben muss er so oder so. Sterben muss er so oder so. Sterben muss er so oder so. Sterben muss er so oder so. Sterben muss er so oder so. Sterben muss er so oder so. Sterben muss er so oder so. Das ist die erfreulichste Tätigkeit, die Menschen erfunden haben. Es ist gut für die Rentenkasse, weil gestorbene Menschen keine Rentner kassieren und damit die Rentenprozente der anderen.